4. HR2 Kultur. Archivschätze. Heute führt unser Archivschatz zurück in das Jahr 1962, entlang der sogenannten Demarkationslinie, die die amerikanische von der sowjetischen Besatzungszone trennte und Hessen von Thüringen. Der Rundfunkreporter Georg Dickenberger hat im Sommer 1962 mit dem Mikrofon und Aufnahmegerät ein Stück Nachkriegsgeschichte festgehalten. Eigentlich war er auch Maler und Grafiker, hat in Frankfurt die Gruppe Quadriga mitbegründet und er arbeitete als Reporter für den Hessischen Rundfunk. Im Sommer 1962 besuchte er Menschen, deren Leben von der Zonengrenze geteilt wurde. Seine Reportage beginnt in Nordhessen, in Witzenhausen. Auf der Straße von Witzenhausen zur Zonengrenze. Wir fahren zuerst auf der Bundesstraße längs der Werra, biegen dann ab, fahren nun parallel zur Zonengrenze. Auf einer Straße zweiter Ordnung. Sie ist breit genug für zwei Wagen. Linke Hand in unserer Fahrtrichtung stehen Schilder. Straße in Richtung Zonengrenze nicht verlassen steht darauf. Lebensgefahr steht darauf. Und darunter Straßenrand, bereits sowjetisch besetzte Zone. Ich lasse mir sagen, dass dies an vielen Stellen der Zonengrenze so ist. Kein Stacheldraht, keine Sperre, nur ein Straßenrand. Lebensgefahr, wenn wir Blumen pflücken wollten. Ich sehe hier gerade ein Schild, Weg nicht verlassen, rechte Seite Zonengrenze. Ja. Das heißt also, dass das Gebiet hier rechts schon zur Zonengrenze gehört? Jawohl, genau so. Das Schild markiert praktisch in der Verlängerung genau den Grenzverlauf. Und wenn Sie den Weg hier verlassen, befinden Sie sich bereits in der SPZ. Ja, und der Stacheldraht, der ist aber doch, also was weiß ich, 50 Meter weiter drüben erst. Ja, der Stacheldraht ist weiter zurückgesetzt. Und es ist ja in den meisten Fällen so, dass der 10-Meter-Streifen bzw. der Stacheldraht nicht den genauen Grenzverlauf markiert. Wir begegnen übrigens niemanden auf dieser Straße. Die Bauern, denen die Felder rechter Hand unserer Straße gehören, auf der westlichen Seite, haben die Feldbestellung hinter sich. Und sonst wer? Nun, wer hätte auf dieser Straße etwas zu suchen? Diese Straße endet blind. Auch wir werden bald an ihrem Ende angelangt sein. Und nun stehen wir am Schlagbaum, vielmehr der Straßensperre. Hier wird eine Straße gesperrt, die es nicht mehr gibt. Eine Straße über die Werra. Wir stehen am Anfang einer Brücke, die nach 3 Metern zu Ende ist. Eingestürzt. Jenseits der Werra liegt ein Dorf. Wir haben gegenüberliegend die Gemeinde Linde-Werra. Also drüben, das ist absolut Zone, der Stacheldraht selber, der Stacheldrahtzaun befindet sich auf dem gegenüberliegenden Ufer der Werra, ja? Der Stacheldraht befindet sich bereits schon auf dem Territorium der SPZ. Die Demarkationslinie ist also hier genau Flussmitte Werra. Wenn wir hier rüber gucken, nicht über das Dorf hinweg, über die letzten Häuser des Dorfes hinweg auf die Höhe, dann ist wieder ein Beobachtungsturm zu sehen. Luftlinie von hier etwa, ich schätze etwa 500 Meter, sehen wir einen Beobachtungsturm, der unregelmäßig besetzt ist. Man kann von da aus die Bundesstraße 27 und das ganze Werratal sehr gut einsehen. Was meinen Sie mit unregelmäßig besetzt ist? Das heißt, der Dienstplan ändert sich sehr häufig und je nach der Schwerpunktlage ist dieser Turm besetzt. Das können Sie also von hier aus feststellen? Das kann man mit dem Fernglas von der Bundesstraße oder auch hier an dem Schlagbaum bei Linde-Werra, auf dem diesseitigen Gebiet hier der Bundesrepublik, kann man das feststellen. Wir stehen hier ja an einem rot-weißen Schlagbaum und etwa 3 Meter weiter ist der Weg zu Ende, die Brücke zu Ende. Die Brücke ist eingestürzt, aber das ist nicht neuerdings gemacht worden? Nein, die Brücke fehlt deshalb, weil in den letzten Tagen des Krieges die Brücke durch Pioniereinheiten gesprengt worden ist. Aber auch wenn sie da wäre, wäre es genauso sinnlos, drüber könnten wir nicht. Es wäre genauso sinnlos, wir könnten also hier praktisch nicht drüber. In den letzten Tagen des Krieges und nach dem Kriege war hier vorübergehend ein Fährdienst eingerichtet. Das war in den Jahren? Bis etwa 1950, 51. Als die SPZ begann, die Grenze hermetisch abzuriegeln und den 10-Meter-Streifen anzulegen, Da wurde das abgestellt und neuerdings, wie Sie jetzt sehen, sogar ein doppelter Drahtzaun angelegt. Es ist zu vermuten, dass es die Folge des 13. August von Berlin ist, dass sich auch hier auf die Zonengrenze ausgedehnt hat. Für uns ist die Demarkationslinie keine Grenze. Nur, dass wir über den Grenzstreifen nicht hinüber können, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, festgenommen zu werden. Bahnhof Großbuschler gegenüber Altenbuschler. 100 Meter vor uns sind Angehörige der Nationalen Volksarmee mit der Arbeit an einer Straßensperre fertig. Sie besteigen den LKW, der sie zu ihrer Unterkunft zurückbringt. Das ist hier die Straße vom Ortsteil Bahnhof Großbuschler zum Ort Großbuschler, die durch die Grenzziehung hier unterbrochen worden ist. Also, dass also der Bahnhof auf unserer Seite liegt und der Ort drüben? Jawohl, der Bahnhof liegt jetzt hier auf unserer Seite und ist also verkehrsmäßig abgeschnitten durch die Grenzziehung. Aber nach 1952 hat man eine neue Straße gebaut, dort drüben an den Höhen entlang, die Großbuschler jetzt wieder mit Treffort verbindet. Und bis 1952 war die Straße, an der wir jetzt hier ganz deutlich die neue Straßensperre sehen, als neutrale Straße noch zwischen den Orten hier Großbuschler nach Treffort benutzt worden. Ja, dürfte man da ohne weiteres rüber und über gehen oder bis, mit Sonderausweis? Nein, mit Sonderausweisen bis 1952 war das möglich. Und dann kam ja der erste 10-Meter-Streifen und seit August vorigen Jahres dann die anderen Befestigungen. Und Sie sagten vorhin, diese Straßensperre, also das ist so eine Palisadenwand, die ist nur ganz neu. Die ist ganz neu. Ja, Bürgermeister, Sie sagten, Sie sind gestern Morgen angerufen worden. Ja. Yeah. Etwa gegen 10.30 Uhr, da rufte der Gastwirt Grebenstein dicht am 10-Meter-Streifen vom Ortsteilbahnhof Großbuschler an, dass die Vorbus bereits Sprengungen hätten vorgenommen. Ich habe sofort den Zoll in Kenntnis gesetzt darüber und bin selbst mit dem Fahrrad hier runtergefahren. Dann hatte Herr Grebenstein Bescheid gesagt, dass der Bundesgrenzschutz in Kenntnis gesetzt wurde. Jetzt standen wir hier. Mittlerweile bereiteten die nun vor zur zweiten Sprengung. Bohren, auf einmal rufen sie, macht euch weg, aber im barschen Ton. Dann sind wir zur Seite getreten. Wir hatten natürlich nicht vermutet, dass es so hundertprozentig hinhaut. Ne? Sind unter die Bäume in Deckung gegangen, aber die Steinbrocken, die hagelten da noch und noch. Genauso gut konnte es auch klappen, dass Kinder hier waren und von diesen wuchtigen Steinbrocken konnte sogar ein Kind, wenn es richtig getroffen wird, erschlagen werden. Der Bürgermeister ist empört. Es ist ja nichts weiter passiert, denkt unser einer. Warum so viel Aufhebens um ein paar auf das Gebiet der Bundesrepublik geflogene Steine? Nun, die Leute an der Zonengrenze denken anders. Sie müssen anders denken. Sie haben das langsame Absterben, das Zuwachsen des Grenzgürtels erlebt. Sie sind direkt beteiligt, betroffen im eigentlichen Sinn des Wortes. Kein Mensch kennt sich hier aus. Schon mehrmals habe ich Tafeln gesehen, die auf die Nähe der Zonengrenze hinweisen. Auch Streifen der Nationalen Volksarmee. Wir beobachten sie, sie beobachten uns. Nun, sie kennen sich aus. Unsere Zollgrenzschutzbeamten übrigens auch. Das Land hier ist sehr schön. Sanfte Hügel mit dichten Wäldern, Felder dazwischen. Die Wege und Straßen schmiegen sich an, es sieht alles friedlich, wenn nicht sogar idyllisch aus. Aber der Schein trügt. Da ist wieder ein Schild. 200 Meter Zonengrenze. Wir halten an einer Scheune. Ein Bauer, dann noch einer, kommen aus der Scheune heraus und auf uns zu. Der Bauer Rühling verbringt hier den größten Teil seiner Tage. Er kann nämlich von hier aus auf ein Haus im Dorf blicken. Sein Haus. Sein Haus, das er nicht mehr betreten kann. Sein Dorf, das ihm unzugänglicher ist als ein Dorf in Bayern oder in der Schweiz. Das Dorf liegt hinter dem Stacheldraht. Herr Rühling, wenn wir hier rüber gucken, da gucken wir genau auf Ihren Hof. Ja? Jawohl. Der steht heute hinter dem Stacheldraht. Ja? Jawohl. Wann sind Sie denn rüber? Ich bin rübergekommen am 6. Juni 1952. Wo der Sperrgürtel angelegt wurde. Wie war es da, Herr Rühling? War der ganze Stacheldraht, der war noch nicht da? Nein, war frei und offen bis dahin. Und sind Sie immer rüber und übergegangen oder nur drüben gewesen? Bevor war ich drüben auf meinem Gehöft. Ja. Und nach dem 6. Juni, also man hat da bevor dem 6. Juni 1952, da hatten wir hier einen Grenzübertrittsschein. Also seinerzeit, wir sind ja hessische Dörfer. Nachdem in den ersten Nachkriegsjahren die Amerikaner auf ihrer Fahrt nach Norddeutschland regelmäßig auf dem Bahnhof Werleshausen von den Sowjets kontrolliert wurden, der Bahnhof liegt auf Thüringer Gebiet, tauschten sie 5 hessische Gemeinden gegen den Bahnhof Werleshausen. Seit dieser Zeit fahren die Reisenden nach Hannover und Hamburg hier über ehemals thüringisches Gebiet. 5 hessische Gemeinden. Ihre Bewohner leben seitdem in der sowjetischen Besatzungszone. Das Dorf mit dem Hof des Bauern Röhling gehört dazu. Einer der Beamten, die mit uns 100 Meter von der Zonengrenze entfernt auf einem Feldweg stehen, nennt diesen Teil der Grenze hier die Whisky-Linie. Wir blicken hinunter in ein Tal. In diesem Tal liegt das Dorf Asbach, ein hessisches Dorf hinter dem Stacheldraht. Das ist die Ortschaft Asbach, bei der wir nun stehen. In etwa wie viel Meter Entfernung? Na, etwa 100 Meter Luftlinie. Hinten am Waldrand befindet sich ein Beobachtungsturm, der tagsüber immer besetzt ist mit 2 Angehörigen der Grenztruppe. An dem Waldrand entlang sind in unregelmäßigen Abständen Erdbunker angebracht, die auch unregelmäßig besetzt sind, je nach den Verhältnissen. Und was besonders erwähnenswert ist an der Ortschaft Asbach, dass am 3. Oktober vergangenen Jahres hier auch Evakuierungen vorgenommen worden sind. Einzusehen war allerdings nur ein Gehöft, das evakuiert worden ist. Und es haben sich da Szenen abgespielt, die sehr traurig waren, dass die Familie geheult hat und nicht raus wollte, dass dann der Mann gewaltsam abgeführt wurde, um eben sein Mobiliar rauszuholen. Das Ganze hat etwa 6 Stunden gedauert. Und in dieser Zeit war die Ortschaft hermetisch von Angehörigen der Grenztruppe abgeriegelt. Das Dorf Asbach wird bewacht. Bewacht von Angehörigen der Nationalen Volksarmee. Sie können mit dem Glas das Dorf sehen und über das Dorf hinweg uns auf der gegenüberliegenden Seite des Tales. Was Sie nicht sehen können, ist die alte Frau, die im Schutz einer Scheune dicht am Drahtzaun in ihrem Garten arbeitet. Sie hat uns auch gesehen. Wird sie winken? Nein, sie winkt nicht. Und auch wenn sie es täte, wir könnten noch nicht einmal zurückwinken, um nicht sie zu gefährden. Wie gesagt, vom Beobachtungsturm am Waldrand aus kann man zumindest uns und unsere Bewegungen deutlich erkennen. Soweit haben wir es gebracht. Wir sprechen nicht miteinander, wir winken uns noch nicht einmal zu. Aus Angst? Es war nicht von Anfang an so. Wenn es in einem Bericht des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen heißt, wo an der Demarkationslinie die Möglichkeit für unbeobachtete Gespräche mit Bewohnern des Bundesgebietes bestand, sind die Drahtzäune zurückverlegt worden. Das Verhalten der sowjetnationalen Grenzpolizei dem Bundesgrenzschutz und dem Bundeszollgrenzdienst gegenüber war, von wenigen Einzelfällen abgesehen, überall kühl und abweisend. Wo sich ein freundschaftliches Verhältnis abzuzeichnen begann, wurden die Kompanien abgelöst. So stimmt das heute. Die Frage allerdings, warum es so gekommen ist, drängt sich angesichts der Zonengrenze auf. Denn, noch einmal, es war nicht immer so. Es gab Zeiten, wo man zumindest offiziell noch miteinander redete, an der Zonengrenze. Frankfurter Neue Presse vom 22. Mai 1953, Kassel. Die seit dem vorigen Jahr von ihren Bewohnern verlassene Untermühle bei Asbach, unmittelbar an der hessischen Zonengrenze, ist jetzt endgültig der Sowjetzone überlassen worden. Landrat Brühbach, Vertreter des Bundesgrenzschutzes und des Zollgrenzdienstes, verhandelten am Mittwoch dieser halb mit dem Landrat des Sowjetzonenkreises Heiligenstadt und Vertretern der Volkspolizei an der Zonengrenze. 1953 war das. Und vorher? Wie kam es eigentlich zu dem, was wir heute mit Bestürzung und Verlegenheit betrachten? Kurzer Exkurs über die Entstehung der Zonengrenze. Weil uns, und das ist menschlich, vieles, allzu vieles, aus dem Gedächtnis zu entschwinden pflegt. Oktober 1943. Die von der Moskauer Außenministerkonferenz eingesetzte European Advisory Commission berät über die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen. In einem Protokoll vom 12. September 1944 wird die Grenze zwischen den Westzonen und der Sowjetzone festgelegt. Diese Grenze soll den innerdeutschen Verwaltungsgrenzen folgen, und zwar der Westgrenze Mecklenburgs, Sachsen-Anhalts, Thüringens und der Nordgrenze Bayerns. 16. Juni 1945. Telegrammwechsel zwischen Truman und Stalin. Die Sowjettruppen rücken am 1. Juli 1945 bis an die heutige Zonengrenze vor. Am 30. Juni wird durch eine Kontrollratsverordnung die Zonengrenze gesperrt. Der private Reiseverkehr zwischen den vier Besatzungszonen wird durch die Kontrollratsdirektiven Nummer 43 vom 29. Oktober 1946 und Nummer 49 vom 23. April 1947 geregelt. Personen, die aus dringenden Gründen eine andere Zone besuchen wollen, können Interzonenpässe erhalten. April 1948. Die sowjetische Militäradministration erlässt verschärfte Bestimmungen für den Interzonenverkehr. Juli 1948. Verfügung der sowjetischen Militäradministration. Für den Besuch der Sowjetzone sind Aufenthaltsgenehmigungen erforderlich. 1949. Die Bundesrepublik wird gegründet. Die sowjetisch besetzte Zone legt sich, wie die offizielle Verlautbarung des Gesamtdeutschen Ministeriums besagt, den Namen Deutsche Demokratische Republik zu. Nach dem Zusammenbruch 1945 also, kontrollierten im Norden die Engländer, im Süden die Amerikaner ziemlich locker die Demarkationslinie. Sie bedienten sich bei ihrer Kontrolle anfangs örtlich vorgefundener Polizeieinheiten. Im Mai 1949 wurde der Bundeszollgrenzdienst mit dieser Aufgabe betraut. Dann kam das Jahr 1952. 26. Mai 1952. Verordnung des Ministerrates der DDR über Maßnahmen an der Demarkationslinie. Ein 10 Meter Kontrollstreifen, ein 500 Meter Schutzstreifen und eine 5 Kilometer Sperrzone werden angeordnet. 27. Mai 1952. Polizeiverordnung über die Einführung einer besonderen Ordnung an der Demarkationslinie. Paragraph 5. Die Personalausweise der Ortsansässigen in der 5 Kilometer Sperrzone erhalten einen Stempel, der dem Ausweisinhaber die Wohnberechtigung in der 5 Kilometer Sperrzone gibt. Paragraph 9. Die in dem 500 Meter Schutzstreifen ortsansässigen Bewohner haben sich bei den zuständigen Kommandos der Grenzpolizei zu melden. Paragraph 10. Innerhalb des 500 Meter Schutzstreifens ist der Aufenthalt auf Straßen und Feldern, der Verkehr aller Art von Transportmitteln und die Ausführung von Arbeiten aller Art außerhalb der Wohnungen nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet. Die Ausführung von Arbeiten in unmittelbarer Nähe des 10 Meter Kontrollstreifens ist nur unter Aufsicht der Grenzpolizei gestattet. Paragraph 11. Öffentliche Gaststätten, Kinos, Pensionen, Erholungsheime und andere öffentliche Lokale, die sich in diesem 500 Meter Schutzstreifen befinden, werden geschlossen. Versammlungen und Veranstaltungen jeder Art sind verboten. Damals also, vor 10 Jahren, 1952, ist die Demarkationslinie für uns wie für die drüben. Demarkationslinie. Trotz aller Sperrmaßnahmen spricht noch niemand von einer Staatsgrenze West. Noch immer auch können in den ersten Monaten des Jahres 1952 die in den Dörfern längs dieser Linie lebenden Bauern, zumindest mit Sonderausweis, ihre Felder westlich des Sperrgürtels betreten. Auch der Bauer Rühling, mit dem wir vor seiner auf westdeutschem Gebiet liegenden Scheune reden. Er ist am 6. Juni 1952 in die Bundesrepublik gekommen. Und nachdem, wo der Sperrgürtel angelegt worden ist, am 6. Juni 1952, da konnte keiner mehr rüber und über. Und warum sind Sie rüber, Herr Rühling? Ja, das sind mir ja böhmische Dörfer. Er hat die nichts verbrochen. Habe nicht verbrochen. Aber es fand eine Vernehmung statt auf meinem Gehöft. Und ich bin mir ja heute noch keine Schuld oder irgendwas bewusst. Ich bin auf der Scholle geboren und treu und brav habe ich auf der Scholle gearbeitet, bis auf den heutigen Tag. Und da sind Sie irgendwann am 6. Juni dann rüber und... Gegen Abend. Ja, da sollte er ja abgeholt werden. Ich sollte dann kommen, die kommende Nacht, die Nacht so nach dem 6. Juni sollte ich mich bereithalten, sollte ich abgeholt werden. Und sollte etwas unterschreiben, aber ich weiß bis auf den heutigen Tag das noch nicht. Das hat er nicht getan. Das habe ich nicht getan. Da habe ich gesagt, schreiben Sie hin, verweigert jegliche Unterschrift. Das haben sie auch getan. Und folglich ist mir zur Antwort gegeben worden, gehen Sie erst mal raus, man sieht Sie ihn an, Sie sind vielleicht hungrig. Sag ich, heute kann ich nichts mehr essen, da wird mir jeder Bissen vergelbt. Und naja, gehen Sie erst mal raus, wir müssen noch mehr Vernehmungen hier vornehmen. Na, da bin ich rausgegangen. Und die Polizei, die, wollen wir sagen, die ganze Polizei hat das Dorf umstellt. Hat das Dorf umstellt? Ganz umstellt hier. Mit 15 bis 20 Fahrzeugen. Und da ist er hinten aus dem Küchenfenster raus. Bin ich raus. Und hier durch das kleine Fädchen durch und hier in den Rochen rein. Und hier oben waren noch berittene Fobos. Die wollten mich nicht sehen. Sie wollten ihn nicht sehen. 1952 wollten sie ihn nicht sehen, als er durch den Roggen über den 10-Meter-Streifen hinweg in das Gebiet der Bundesrepublik lief. Heute hätte er keine Chancen mehr. Durch das Ziehen des doppelten Drahtzauns ist es natürlich sehr schwierig geworden, für die Bewohner der SPZ in die Bundesrepublik zu flüchten. Aber im Spätherbst vorigen Jahres ist es gelungen, hier an dieser Stelle, wo wir uns jetzt befinden, dass eine ganze Familie durch die Werra geschwommen ist und in die Bundesrepublik geflüchtet ist. Es ist alles gut gegangen, weil eben gerade in dieser Zeit keine Streife der sowjetischen Grenztruppe in der Nähe gewesen ist. Man hat die Flucht erst rund 6 Stunden später entdeckt. Wir stehen immer noch mit den Beamten des Zollgrenzschutzes hier an dieser Grenzstelle und blicken hinüber, über das Dorf hinweg, auf die hessisch-thüringische Landschaft. Es sieht hier aus wie anderswo auch. Nicht ganz allerdings. Da ist der Drahtzaun, der 1952 noch nicht da war, der dann aber, als man die Zonengrenze zu befestigen begann, angelegt wurde. Man hat den ersten 10-Meter-Streifen, der bisher war, dann die 150 Meter, beziehungsweise 100 Meter oder noch weniger, je nach den Geländeverhältnissen. Dann hat man den doppelten Zaun, der erst vor kurzem erstellt worden ist, vielleicht 8 bis 10 Wochen her. Und hinter diesem Zaun einen weiteren, wie wir sagen, 10-Meter-Streifen, tatsächlich soll es ein 6-Meter-Streifen sein. Und zwischen die Zäune, die Doppelzäune hinten und die Doppelzäune ganz vorn, darf kein Zivilist, sondern nur noch besondere Streifen, meistens sind es Unteroffiziere oder Offiziere, die dort den Streifen ablaufen, also den ehemaligen einzigen 10-Meter-Streifen. Man sollte meinen, dass hier und an den anderen Stellen, wo die Sperrmaßnahmen bereits diese Ausmaße angenommen haben, niemand mehr hindurchkäme. Aber... Auszug aus einem Polizeibericht. Am 26.06.1962 hat sich hier im Kreisgebiet Witzenhausen folgendes besonderes Vorkommnis ereignet. Es floh ein landwirtschaftlicher Arbeiter im Zonengrenzbereich Witzenhausen in die Bundesrepublik. Er meldete sich bei einer Familie, die ihn aufnahm und bewirtete. Der Flucht lag folgender Sachverhalt zugrunde. Gegen 14 Uhr war der Traktorfahrer mit anderen Traktoristen, so nennt man die Leute da drüben in der SPZ, unter scharfer Aufsicht bewaffneter Volkspolizisten damit beschäftigt, Bäume zu schleifen zur Herrichtung des 150 Meter Streifens. Als er sich verfuhr im Gelände, das ihm fremd war, entschloss er sich zur Flucht. Kurz entschlossen fuhr er auf die dreifache Verdrahtung los und durchbrach diese. Als die Zugmaschine an einem Baumstumpf umstürzte, lief er so schnell er konnte in das Gebiet der Bundesrepublik. Den geflüchteten Traktorist habe ich dann mit meinen Waren abgeholt und habe ihn dann auf der Fahrt zur Dienststelle gefragt, wie es ihm nun ergangen ist bei der Flucht. Darauf schilderte er mir das Gleiche, was eben mein Vorgänger geschildert hat. Nur fügte noch hinzu, dass er dann, bevor er die Demarkationslinie überschritt, von in der Nähe postierenden Streifen der sowjetischen Grenztruppe beschossen worden sei. Ob das stimmt oder nicht stimmt, das ließe sich nachher nicht mehr nachprüfen, aber immerhin möglich ist es schon, dass er beschossen worden ist. Beschossen? Nun, auch das ist an dieser Grenze nicht mehr ausgeschlossen. Im Jahre 1959 wurden 41 solcher Grenzzwischenfälle festgestellt. Im Jahre 1960 bis zum Monat Mai waren es 17. In der Zwischenzeit hat sich die Situation verschärft. Und im Frühjahr 1958 hat man begonnen, die Sperranlagen auf der ganzen Linie zu verstärken. Gegen wen richten sich diese Maßnahmen? Offiziell wird von drüben die Sicherung der Staatsgrenze West gegen Agenten und Saboteure aus der Bundesrepublik angegeben. Ein Grenzabschnitt südlich von Eschwege. Der Zollgrenzschutzbeamte spricht von Waldeinschlägen, von Drahthindernissen, die neu sind. Vorher war es hier anders. Vorher hatten wir hier in diesem Grenzabschnitt nur hier und dort einen Zaun, der den unmittelbaren Grenzverlauf markierte. Sodass also hier das Gleiche zu beobachten und zu bemerken ist wie an der gesamten Zonengrenze jetzt, nicht, dass man die Grenze eben nach allen Richtungen befestigt. Jawohl, so ist es. Auch hier sehen Sie jetzt die neuen Befestigungsanlagen, eben dargestellt durch den doppelten Zaun, durch Beobachtungstürme und Sperren an den Straßen, die von der Grenze zu den Ortschaften hinführen. Haben Sie hier irgendetwas bemerkt schon von Verminungen? Nein, hier in diesem Abschnitt, den wir hier vor uns sehen, sind noch keine Minen verlegt worden. Aber im Wanfrieder Abschnitt, etwa 20 Kilometer von hier weg, haben wir einen Minengürtel von etwa 13 bis 15 Kilometern, wo bereits Minen verlegt worden sind. Und aus dem Coburger Kreis weiß ich nun, dass da also jede Nacht irgendwas hochgeht, nur durch Hasen oder anderes Wild. Sie haben hier solche Sachen noch nicht bemerkt? Doch, das haben wir auch schon bemerkt, und zwar an den Stellen, eben, wo die Minen verlegt worden sind, dass wir am Tage und auch des Nachts laufend Detonationen hören. Allerdings können wir dabei nicht immer feststellen, ob die Detonationen durch Grenzgänger ausgelöst worden sind oder ob die Ursache eben in dem Wildwechsel zu suchen ist. Haben Sie hier in diesem Grenzbereich in der letzten Zeit noch Leute angetroffen, die rübergegangen sind, oder ist das hier nicht der Fall? Ja, meinen Sie jetzt von West drüben, nach von drüben nach hier rüber? Ja, das ist auch in der letzten Zeit, das hat an und für sich noch nicht ganz aufgehört. Hier und da gelingt es immer noch wieder Bewohnern der SBZ, selbst durch die neu errichteten Zäune und so weiter, einen Weg in die Bundesrepublik zu finden. Okay. Es gibt allerdings auch einen gewissen Personenkreis, der von hier versucht, nach drüben zu kommen. Das sind aber meist Personen, die mit irgendwelchen Strafgesetzen hier in Konflikt gekommen sind und die nun versuchen, der Strafverfolgung und so weiter dadurch aus dem Wege zu gehen, dass sie sich in die SBZ absetzen. Ja, wir haben seither nur von denen gesprochen, die von drüben zu uns kommen. Dass auch Bundesbürger und nicht nur Kriminelle versuchen, in die sowjetisch besetzte Zone zu gelangen, wurde uns von dem Leiter eines Zollgrenzkommissariats bestätigt. Ja, es gibt auch Leute, die hier von der Bundesrepublik in die Zone wollen. Was sind das für Leute? Vorwiegend sind es kriminelle Elemente. Das heißt also, die irgendwie bei uns was ausgefressen haben? Ja, gegen die ein polizeiliches Ermittlungsverfahren läuft. Und das ist die vorwiegende Zahl der Leute, die nach drüben wollen. Darüber hinaus gibt es auch frühere Bewohner der sowjetischen Besatzungszone, die mit den Verhältnissen hier im Bundesgebiet, mit der Freiheit im Bundesgebiet nicht fertig geworden sind und wieder nach Hause wollen. Mitunter spricht auch Heimweh eine wesentliche Rolle. Ja, gut, nun begegnet Ihnen so ein Mann, ja, auf Ihrem Streifengang. Was machen Sie mit dem? Für Deutsche aus beiden Gebieten, das möchte ich vorausschicken, ist zum Übertritt über die Demarkationslinie weder ein Pass noch ein Passersatzpapier erforderlich. Für Deutsche gilt die Demarkationslinie nicht als Passgrenze. Wenn sich eine Person ordnungsgemäß ausweisen kann, kann sie von Seiten der Bundesrepublik die Demarkationslinie überschreiten. Wir legen da keine Hindernisse in den Weg. Wir prüfen zunächst, liegt gegen die betreffende Person ein Fahndungsersuchen vor oder wird er aus anderen Gründen gesucht, dann muss er naturgemäß hier bleiben. Liegt nichts gegen ihn vor, machen wir ihn auf die Gefahren, die mit dem Grenzübertritt hier über die sogenannte grüne Grenze verbunden sind, aufmerksam, dann kann er ungehindert die Demarkationslinie passieren, im Gegensatz zu den strengen Bestimmungen der sowjetischen Besatzungszone. Wie sind Ihre Beobachtungen, wenn nur ein Mann tatsächlich über die Grenze geht, das heißt über diese grüne Grenze geht? Für die Zone sind das sogenannte Grenzverletzer. Wir haben beobachtet, dass die Personen, die hier die Grenze überschreiten in Richtung Osten, sofort an Ort und Stelle durchsucht werden. Dann muss er mit erhobenen Händen oder mit verschränkten Händen hinter dem Kopf zur nächsten Grenzkompanie marschieren. Auch drüben bestehen sogenannte Sammellager. Und was dort geschieht, entzieht sich meiner Kenntnis. Wie wir durch Personen, die wieder abgeschoben worden sind, erfahren haben, insoweit muss ich das Vorhergehende einschränken, erfolgt in den Lagern auch eine Prüfung der Person seitens der Behörden der sowjetischen Besatzungszone. Und die Personen, die unerwünscht sind, werden anschließend wieder in den Westen abgeschoben. Allerdings werden diese Abschiebungen nicht offiziell vorgenommen, sondern man fährt mit LKWs sie in Grenznähe und sagt, dort drüben ist das Bundesgebiet, bitte marschiert nach drüben. Auch das ist eine Folge der Trennung. Diese Wanderer zwischen zwei Welten, die nicht hier und nicht dort glücklich werden können. Ganz abgesehen von denen, die ganz offiziell wieder in ihre Heimat, die in der sowjetisch besetzten Zone liegt, zurückkehren wollen. Bibra, hier ist Bibra. Dieser eingefahrene Schnellzug fährt weiter nach München-Gladbach. Über Gundershausen, Kassel, Altenbeken, Paderborn, Soest. Im Bahnhof Bebra besuchten wir Fräulein Bämme von der Inneren Mission. Sie sagte uns, wir betreuen alle Reisenden, die in die Zone fahren wollen und deren Papiere nicht ganz in Ordnung sind. Sie müssen hier warten, bis sie alle Papiere vollständig haben, die zum Grenzübertritt notwendig sind. Dann betreuen wir die Reisenden, die versucht haben, wieder in die Zone zurückzugehen. Sie werden oft wieder vom Lager Eisenach zurückgeschickt. Begründungen werden nie ganz klar herausgebracht werden. Und damit es keine Stauung dieser Menschen hier an der Grenze gibt, hat die Bahnhofsmission den Auftrag, sie zu ihrem bisherigen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik zurückzuschleusen. Die Letzteren sind also solche, die irgendwann einmal in die Bundesrepublik geflohen sind und die nun wieder für immer nach drüben wollten. Die haben meistens noch Angehörige drüben und sie hören durch die Briefe und Karten, dass sie wieder drüben erwartet werden aus familiären Gründen. Die Eltern sind inzwischen älter geworden und brauchen den Menschen, der hier in der Bundesrepublik gearbeitet hat, wieder zu Hause. Und sie erhalten auch von drüben eine Nachricht, dass ihnen keine Schwierigkeiten gemacht werden. Wir erfahren weiter, dass dieser Personenkreis drüben geprüft und beobachtet wird. Es gibt, wie bei uns etwa das Notaufnahmelager Gießen, in Eisenach ein Sammellager. Wen man behalten will, behält man. Die anderen werden zurückgeschickt. Zurück in die Bundesrepublik. Bebra ist eine der Kontrollstellen an der Zonengrenze für den Verkehr mit der Sowjetzone und West-Berlin. Vor dem 13. August 1961 kamen mit dem Interzonenzug hier täglich Tausende von Reisenden aus der Zone an und ebenso viele fuhren von der Bundesrepublik zu ihren Angehörigen in die Zone. Das hat sich seit dem 13. August 1961 geändert. Der Dienststellenleiter des Bahnhofs Bebra nannte uns Zahlen. Ja, also am 1.7.61 sind hier 3.395 Personen in die SBZ gefahren und 2.592 Personen aus der SBZ hierher gekommen. Und am 27.6. sind 459 Personen in die Zone gefahren und 583 hierher gekommen. Wir haben früher 6 Züge gehabt, und zwar 2 nach Berlin und 4 bis Leipzig oder Erfurt. Und jetzt haben wir 2 nach Berlin und 2 bis Leipzig. Ähnlich ist es in Herleshausen, der Kontrollstelle für den Autoverkehr nach drüben. Bereits Anfang August 1961 hat man merklich feststellen können, dass Bewohner der sowjetischen Besatzungszone nur noch in beschränktem Umfang die Einreise in die Bundesrepublik gestattet wurde. Das heißt, gewisse Kreise waren schon dazu übergegangen, überhaupt für ihre Bürger keine Personalbescheinigungen mehr auszustellen. Nur noch einzelnen Ärzten, die bereits die Personalbescheinigungen vorher ausgehändigt bekamen, war es noch gestattet worden, bis zum 16. August etwa in die Bundesrepublik zu reisen. Nach diesem Zeitpunkt sind dann keine Bürger mehr der SBZ hier in Erscheinung getreten. Es beschränkte sich dann überhaupt nur noch im Laufe der Zeit nur noch auf den reinen Interzonenverkehr, das heißt also im Berufsverkehr, Kraftfahrer und Reichsbahnbedienstete, die gezwungen waren, hier die Strecke Herleshausen-Bonn zu unterhalten. Aus technischen Gründen waren also dann noch Einreisen zu verzeichnen, aber Bürger aus familiären Gründen wurde nicht mehr die Reise zu ihren Verwandten in die Bundesrepublik gestattet. Eine Veröffentlichung des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen zeigt den Rückgang des Reiseverkehrs zwischen beiden Teilen Deutschlands seit dem Jahre 1956. 1956 2.432.000 Reisende. In den folgenden Jahren bis 1961 2.721.000, 700.000, 876.000, 807.000 und 675.000 Reisende. Für das Jahr 1962 rechnet man mit etwa 25.000 Reisenden. Die Zonenbehörden, so hat man festgestellt, lassen seit dem 13. August 1961 nur noch etwa 1.600 Personen im Monat ein- oder ausreisen. Immerhin. Wenn auch die Bewohner der Zone nicht oder doch nur in den seltensten Fällen zu uns in die Bundesrepublik kommen können, wir können immer noch zu ihnen hinüberfahren. Noch gibt es keine Verordnung, die das verbietet. Da sind Stacheldraht und Sperren aller Art, gewiss. Aber die Kontrollstellen, das heißt also die offiziellen Übergänge, sind nicht geschlossen. Wir haben noch die Chance, unsere Brüder und Schwestern im Osten, wie wir gelegentlich zu sagen pflegen, zu besuchen. Noch. Frankfurter Allgemeine, 4. Juni 1962, Bad Hersfeld. Auf dem der hessischen Zonengrenzgemeinde Philippsthal gegenüberliegenden sowjetzonalen Werra-Ufer deuten nach der Ansicht des Zollgrenzkommissariats Philippsthal alle Anzeichen auf den Bau einer Mauer hin. Wie das Kommissariat berichtete, ließen die sowjetzonalen Behörden größere Mengen Betonplatten an das Werra-Ufer bringen. Der Stacheldraht wurde auf einer Strecke von 750 Metern abgerissen. Bei den Arbeiten, die am Himmelfahrtstag begannen, sind neben einem starken Aufgebot von Grenz- und Pioniereinheiten der sogenannten Nationalen Volksarmee der Sowjetzone auch die Berufsfeuerwehr von Bad Salzungen und zivile Arbeitskommandos aus Sünna eingesetzt. Die Szenerie zu beschreiben ist nicht leicht. Es ist keine schöne Szenerie. Wie immer sucht man beim Näherkommen zuerst die Straßensperre. Bis hierher darf man gehen, ohne Gefahr zu laufen. Obschon auch das heute nicht mehr so ganz sicher ist. Die Druckerei links neben mir steht zur Hälfte auf dem Boden des anderen Deutschland. Die Fensterscheiben sind blind oder geborsten, das Holzwerk verwittert. Diesseits der Sperre ist nicht viel besser. Gedruckt wird hier nicht mehr. Die Straße hier verbindet den Ortsteil Weidenheim mit Facha. Eine schöne Brücke führt über die Ulster. Die Brücke nützt heute keine mehr. Weder wir noch die anderen dürfen sie betreten. Am Ende der Brücke, da wo sie massiv auf den jenseitigen Uferstreifen auftrifft, steht ein Wachtturm aus Holz, sehr stabil, für lange Dauer erbaut. Der Wachtturm ist besetzt mit 2 Mann der Nationalen Volksarmee. Sie passen auf uns und, ja, gerade hier bei Facha, auf jene Deutschen, die hinter dem Stacheldraht leben. Diesseits der Sperre übrigens treffe ich 2 Mann vom Zollgrenzschutz. Auch Polizei ist da. Alles wegen uns, damit uns nichts passiert. Ja, das hier ist also eine eigentliche Ortsstraße von Wacha. Denn dieser Ortsteil gehörte früher zu Wacha, verwaltungsmäßig zu Wacha. Und Die eigentliche Verbindungsstraße von Philippsthal nach Vacher läuft jenseits der Werra. Das ist die B62. Und das ist also hier der Übergang, alle Brücke über die Werra von dem Ortsteil Weidenhain nach Vacher. Aha. Und nun ist da drüben die Mauer. Das heißt also, es sieht aus, als sei es ein Haus mit einem roten, großen Schild, der Sozialismus siegt, und eine Taube dabei. Das ist aber kein Haus. Nein, es handelt sich hier um ein Stück der Mauer von Vacher. Diese Mauer wurde in den zwei Tagen nach Himmelfahrt bis zu dem 17. Juni gebaut. Und das Dach, was übergezogen ist, das ist nach Pfingsten raufgezogen worden, um diesen Anblick der Mauer zu entschärfen. Also der fremde Besucher dieser Zonengrenze hier, der erkennt es heute nicht mehr als Mauer, sondern nimmt an, dass es ein zu der unmittelbar daneben liegenden Scheune gehörender Schuppen sei. Jetzt haben wir hier links noch einen Beobachtungsturm mit zwei Leuten. Ja, da sitzen also von der Volksarmee, die Volkspolizisten sind es nicht, sondern die sind von der Nationalen Volksarmee. Der Turm ist immer besetzt, sind immer zwei Mann drauf. Sie sehen jetzt gerade, geht einer oben links an den Lautsprecher. Außerdem sind also da oben zwei Lautsprecher montiert. Die hat man ebenfalls vor dem 17. Juni aufgebaut, wahrscheinlich um eventuelle Veranstaltungen hier auf unserer Seite durch Störsendungen oder durch Musik und so weiter zu stören. Das ist wahrscheinlich die Absicht gewesen. Mhm. Nur war der 17. Juni ja schon. Was war da los hier? Am 17. Juni waren natürlich hier eine ungeheure Menge Besucher. Es sind Tausende gewesen, die sich hier auf dieser Wiese denn aufgehalten haben. In der Hersfelder Stiftsruine haben Sie gerade den Florian Geier aufgeführt. Der deutschen Zwietracht mitten ins Herz. Hier bei Vacher ist ein Stück der deutschen Zwietracht zu sehen. Und Sie kommen auch, sich's anzuschauen, das Stück, das hier gespielt wird. Sie kommen mit Wagen, mit Omnibussen, Sie haben Strohhüte auf und Bierflaschen mit. Und vom Beobachtungsturm jenseits der Brücke schallt Marschmusik aus den sowjetzonalen Lautsprechern. Jeder Deutsche einmal an der Zonengrenze. Ja, man muss sie gesehen haben, diese Grenze, damit es einem deutlich wird, was für ein Stück zurzeit auf der deutschen Bühne abläuft. Nur, das Thema des Stückes ist zu ernst, als dass es zur Volksbelustigung dienen könnte. Für uns nicht, aber auch nicht für die, die hinter dem Drahtzaun leben. Einschließlich der Angehörigen der Nationalen Volksarmee, die in den meisten Fällen ja auch nichts anderes als ihren Dienst tun. Schon gar nicht aber hilft ein Massenandrang von Schaulustigen an Sonnenfeiertagen den Bewohnern hier auf der westdeutschen Seite, die drüben in Vacher unter Umständen einen Teil ihrer Angehörigen haben. Denn das war früher ja etwas Ganzes. Sie sehen ja hier, die Brücke ist ja die Verbindung und die Brücke war ja nun mehr als nur ein Weg, sondern die Verbindung ging ja auch durch die Familien und geht heute noch durch die Familien. Die Fabrik drüben ist ja ein ziemlich großes Ding und zieht sich auch ziemlich lange hin. Diese Fabrik ist noch in Betrieb? Ja, man sieht und hört zuweilen, dass dort drin gearbeitet wird. Und zwar soll es eine Weberei sein. Aha, wir stehen also hier nun, sagen wir, 200, 250, 300 Meter davon weg und wissen nicht, was los ist drüben. Ja, ja, das durchaus, das ist der Fall. Wir wissen nicht und man will sich auch offensichtlich von drüben nicht da reinsehen lassen. Ja, etwas nachdenklich stimmt, wenn man daran denkt, dass beispielsweise noch im Jahre 1959 hier 100 Meter vor uns auf der Brücke, die dort über die Exe führt, die Einwohner von Vacher oder die Fächer, wie man hier sagt, spazieren gingen. Und wie man hier, auch wenn man die Leute gar nicht kannte, winkte. Man winkte von hüben und winkte von drüben. Ein Gefühl der Verbundenheit. Und das ist jetzt alles aus. Es ist nichts mehr, man sieht keine Leute mehr. Und selbst die Leute, die hier auf dem Feld vielleicht noch arbeiten, unter Bewachung arbeiten, sie drehen sich nicht mehr um, sie gucken nicht mehr rüber. Es ist so, als wenn man in eine andere Welt sieht. Und deshalb, damit wir nicht zu genau in diese andere Welt hinüberblicken können und die drüben nicht in die unsere, deshalb auch diese Mauer hier. Diese lächerliche kleine Mauer von 60 Meter Länge und 3 Meter Höhe zwischen Stall und Scheune. weil gerade an der Stelle, wo jetzt die Mauer steht, die Bewohner von Farra sehr oft hingekommen sind, um hier nach Philippsthal, nach Weidenhain rüber zu winken. Es war immerhin noch eine Möglichkeit, dass man, wenn auch über den Fluss hinüber, sich sehen konnte, dass sich Verwandte oder Bekannte wenigstens mal ein paar freundliche Gesichter zeigen konnten. Und ich glaube, das lag nicht irgendwie drüben im Interesse der sowjetischen Grenzsicherungsorgane. Soll es wirklich keine Verbindung mehr zwischen den beiden Teilen Deutschlands geben? Soll das Gebiet längster Demarkationslinie Ödland werden? Auch bei uns auf der westlichen Seite steht nicht alles zum Besten. Zwar gibt es hier keine Sperren, keinen Schutzstreifen, kein künstlich angelegtes Brachland. Lediglich Hinweise auf das Zonengrenzgebiet und nahe der Grenze Schilder, auf denen Attention 50 Meters to Border steht. Das ist alles. Aber das Leben in den Dörfern und Städten des Zonenrandgebietes ist durch die Trennung auch empfindlich getroffen worden. Wir trafen unterwegs Landrat Höhne von Eschwege. Ja, ich lebe hier seit 17 Jahren und habe den Niedergang dieses Gebietes seit 1945 erlebt, den Zusammenbruch der Verkehrs- und Wirtschaftsbeziehungen und habe seit 12 Jahren als Abgeordneter teilnehmen dürfen an dem Wiederaufbau dieses Gebietes. Und ich darf sagen, dass wir, was die Arbeitsplätze angeht, dank der großzügigen Hilfe der hessischen Landesregierung sehr viel schaffen konnten. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch unendlich viel zu tun ist. Die Zonengrenze ist eine Folge des Krieges. Sie existiert, weil die Welt in zwei Machtblöcke aufgespalten ist, Ost und West. Aber sie trennt Deutsche von Deutschen. Für uns ist sie freilich auch heute noch nichts anderes als eine Demarkationslinie. Für drüben ist sie längst zur Staatsgrenze West geworden. Es ist bestürzend und es ist unheimlich an dieser Grenze, wo es auch sei. Auch da, wo sie noch nicht befestigt ist, wie in den unzugänglichen Gebieten der Rhön. Wir vermissen hier die Betonpfähle und die anderen Sperrmaßnahmen, die Sie bereits an anderer Stelle gesehen haben. Aber bereits im Herbst sind hier die Betonpfähle angefahren worden. Sie sind auch schon zum Teil gesetzt worden. Allerdings fehlt der Zone offensichtlich der Stacheldraht, denn sie stehen immer noch blank und rein. Wie ist das mit diesen sogenannten trigonometrischen Punkten, die man auch nun längs der Zonengrenze immer an den Erhebungen, an den Höhenrücken sieht und von denen man, so viel ich bis jetzt gehört habe, nicht weiß, was es sein soll? Die haben Sie hier auch? Ja, und zwar jede Menge. Und zwar seit wann? Seit etwa einem Monat werden diese Türme auf den beherrschenden Höhen in Grenznähe gebaut. Bei guter Sicht sieht man auch die Türme im Hinterland. Hier in der Rhön sind ja sehr viel Wälder und seit Sommer vergangenen Jahres sind entlang der Grenze 70 bis 100 Meter Streifen abgeholzt worden. Also hier ist Holz genug da. Und deshalb sind hier die Türme offensichtlich aus Holz gebaut worden. Aber auch Sie wissen nicht, was das nun eigentlich Nein. bedeuten soll. Nein. Sie stehen vorherrschend auf trigonometrischen Punkten. Und die Bedeutung dieser Türme, die mit erheblichem Aufwand erbaut wurden, es wurden sogar die Arbeiten an der Grenzbefestigung zurückgestellt und die Arbeitskräfte für diese Zwecke verwendet. Es sind sogar Studenten der Humboldt-Universität aus Berlin zu Arbeitskommandos zum Bau dieser Türme abgestellt worden. Mhm. Woher wissen Sie das, wenn ich frage? Ja, nun, es sind zwei Studenten, beziehungsweise drei Studenten, sind geflohen und haben uns das erzählt. Die Türme selbst sind, das habe ich von anderer Seite gehört, schon beträchtlich hoch, ja? Ja, wir schätzen sie bis 42 Meter hoch. Sie schätzen ziemlich genau? Ja. Sie bzw. Ihre Beamten, ja, laufen ja nun also Tag für Tag doch diese Grenze ab hier. Ja. Was stellt man hier fest? Kommen Leute rüber, kommen Leute nicht rüber? Hier sieht es ja verhältnismäßig einfach aus, rüberzukommen. Ja. Gegenüber etwa Witzenhausen oder Lindenwerder oder Facher. Ja? Ganz recht. Aber der Schein trügt. Wenn auch keine Befestigungsanlagen, also beziehungsweise Sperren vorhanden sind, so sind doch genügend Streifen der Nationalen Volksarmee-Kommandogrenze draußen. Selbst in dicht bewaldeten Rhönwäldern sind sie anzutreffen. Erst vorgestern haben wir einen Schuss, anschließend Hundegebell und Schreie vernommen. Offensichtlich wollte wieder ein Bürger der sogenannten DDR fliehen. Nachts an der Zonengrenze. Rechter Hand von unserem Weg im Ungewissen sollte der 10-Meter-Streifen sein. Ich konnte nichts erkennen. Übrigens hatte ich Mühe, mit den Leuten vom Bundesgrenzschutz, die uns begleiteten, mitzukommen. Sie sind es gewöhnt, nachts durch den Wald zu gehen und Felsen hinaufzuklettern. Oben sah ich dann den Bildstein, einen Felsen, wie man in der Rhön viele findet. Und dieser Felsblock ragt zu zwei Dritteln in das Gebiet der Zone. Jetzt ist hier ein dünner Draht zwischen zwei Pfähle gespannt als Markierung, wie weit man gehen darf. Eine Tafel am Fuß des Felsens weist noch eigens darauf hin. »Ist das nötig?«, habe ich gefragt. Leider musste man mir antworten. Vor noch nicht allzu langer Zeit ist hier ein Deutscher von einem Deutschen angeschossen worden, weil er nicht wusste, dass der Felsen, vielmehr der Gipfel dieses winzigen Felsens, sich schon jenseits der Demarkationslinie befindet. Einer der Bundesgrenzschutzleute gab mir sein Glas. Im ungewissen Dämmern sah ich die Umrisse der Bäume längs einer Landstraße, die Schatten der lichtlosen Häuser eines Dorfes, alles jenseits und unzugänglich. Für uns. Hinter einem Gebüsch hervor trat ein Angehöriger der Nationalen Volksarmee, sah kurz zu uns herüber, verschwand dann hinter einer Böschung. Nach einer Weile kam er wieder zum Vorschein, 3, 4 seiner Kameraden mit ihm. Der eine hob sein Glas. Man konnte es im Dämmern gerade noch erkennen. Wir starrten uns gegenseitig an. Nur noch die Umrisse der Figur sah ich. Das Gesicht nicht mehr. Es war totenstill. Es war unheimlich. Es ist, als ob man in eine andere Welt sieht, hatte der Beamte des Zollgrenzschutzes in Weidenheim gesagt. Ist das wirklich so? Eine andere Welt? Haben 17 Jahre genügt, das Gesicht der Welt in einem Teil Deutschlands zu verändern? Haben wir vielleicht zu wenig getan, diese Veränderung aufzuhalten? Konnten wir etwas tun? Das war die Reportage »Die Demarkationslinie« von Georg Dickenberger. Zum ersten Mal wurde sie am 13. August 1962 gesendet. Es sprachen Joachim Scherbening und Robert Seibert. Sie können diese Reportage auch in der ARD-Audiothek hören, unter der Rubrik »HR Retro«. Mein Name ist Christiane Kreiner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.